Politiker werden oft mit Schauspielern verglichen. Ist da was dran? Blöd, wenn verlogene Politiker als Schauspieler bezeichnet werden. Es geht dem Schauspieler ja um Momente der Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit mittels Verstellung und Schauspiel. Ich habe manchmal auf der Bühne und vor der Kamera das Gefühl, mir selbst so nahe zu sein wie sonst kaum jemals. Das erschreckt mich auch. Im Spiel durchzuckt mich dann der Gedanke, nein, eher die Ahnung. Das ist jetzt ein wahrer Moment. Eine Sekunde der wahren Empfindung. Bei aller Tiefe, Sie haben enorme Komik. Bei aller Wahrheitssuche ist das Komödiantische des Berufs, das Handfeste, sehr, sehr schön. Ich quäle mich ja nicht beim Spielen, das ist eine Lust. Wenn Sie das Theater nicht hätten. Und den Film. Das wäre furchtbar. Das wäre traurig. Das ist auch schwierig, dass ich für mein Wohlergehen auch sehr abhängig bin von meiner Arbeit. Überabhängig, denke ich manchmal. Wann baut sich eigentlich die Spannung für einen Auftritt auf der Bühne auf? Ziemlich kurzfristig. Bis 6 Uhr abends kann ich im Grunde alles Mögliche machen. In den letzten 2-3 Minuten vor dem Auftritt werden die Kräfte gebündelt. Mit Angst hat es nichts zu tun, sondern mit Spannung. Gleich geht's los. Herr Mattes, welchen Eindruck haben Sie vom Theaternachwuchs? Natürlich gibt es tolle junge Schauspieler, klar. Aber manchmal bin ich erstaunt darüber, wie wenig Interesse der Nachwuchs für die Theatertradition hat. Sie interessieren sich nicht dafür, wer Fehling war oder Kortner. Selbst Jutta Lampe ist für viele Schauspielschüler eine Erscheinung aus der Vorzeit wie die Duse. Das ist beim Filmnachwuchs anders. Das Theater ist eben eine vergängliche Kunst. Ende des zweiten Abschnitts.